Als ich ein Kind war, habe ich manchmal mit dem Kopf unter dem Schreibtisch gelegen. Mein Schreibtisch war eine große Holzplatte, abgelegt auf zwei weiß lackierten Kommoden. An die Seite einer Kommode hatte meine Mutter mit Edding ein Rio Reiser-Zitat geschrieben. Da muss sie ungefähr so alt gewesen sein wie ich heute, vielleicht etwas jünger. In Schreibschrift stand da: Wir haben nichts zu verlieren außer unsere Angst. Ich habe diesen Satz als Kind jahrelang angeschaut, ihn immer wieder gelesen. Heute verstehe ich ihn.